بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. Im Namen Allahs, des Alabamas, des Barmherzigen. Sag, er ist Allah, einer. Allah, der Überlegene. Er hat nicht gezeugt und ist nicht gezeugt worden. Und niemand ist ihm jemals gleich.